Kundgabe 1117. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.09.1939. Vaterworte. Hinweis auf leichtes Empfangen und Hören. In ungeahnter Fülle strömen dir die Gedanken zu, um von dir ergriffen zu werden. Doch es lässt das verstandesmäßige Denken diese übermittelten Gedanken nicht zur Geltung kommen. Es muss sich der Mensch willenlos hingeben den jenseitigen Kräften und nichts Irdisches denken. Er muss nur mit seinem Schöpfer sprechen wollen und sein Herz öffnen, dass es die göttliche Stimme vernehme. Und alles Irdische wird aus seinem Bewusstsein schwinden und die Kräfte des Jenseits unbehindert wirken können. Dieser Zustand muss erstrebt werden, um immer tiefere Weisheiten zu vernehmen und allzeit dem göttlichen Willen zu entsprechen. Harre des Momentes, der dich frei macht von jeglichem Bedenken. Ich begehre dein Herz und kann nur Besitz ergreifen, so du es mir restlos hingibst. Doch ohne jede äußere Einwirkung musst du das Ziel zu erreichen suchen. Und erst, wenn du mir voll und ganz gehörst, spreche ich zu dir so, dass der letzte Zweifel schwindet und du fortan unlöslich mit mir verbunden bist. Das Wort zu hören ist größte Seligkeit. Es versüßt dir jeden Schmerz und hebt dich über alles Schwere hinweg. Und du suchst meinen Geist immer und überall. Und ich bin dir so nahe, dass du mich spürst und im Frieden stehst. Denn nur die Liebe macht das Leben lebenswert. So du jedoch in Liebe zu mir entbrannt bist, ist alle Welt dir fern, und du lebst mit mir und für mich. Denn du hast himmlische Wonnen verkostet, und das Erdenleben gilt dir nichts mehr als nur der Aufenthaltsort, wo du deine Mission erfüllen sollst. Und dies halte dich aufrecht, so du bangest. Vergiss nie, dass meine Liebe dich ständig umsorgt und ich in jeder Lebenslage dir zur Seite stehe. Und sei in Fällen irdischer Not hilfsbereit gegen jedermann. Denn so du dich zur Liebe bildest, gibt es zwischen uns keine Schranken mehr. Und mein Segen geleitet dich auf allen deinen Wegen. Nun versuche, deine Innigkeit zu erhöhen und gehe in mein Licht und meine Liebe ein. Und so die Stunde gekommen ist, die ich dir bestimmt habe, dann komme ich dir entgegen und nehme dich mit offenen Armen auf in mein Reich. Denn ich selbst habe dir das Ziel gesetzt und stärke dich, auf dass du es erreichest. Und horche stets nach innen, bis du es tönen hörst und meine Nähe daran erkennst. Es ist die Stunde nicht mehr fern und sie bringt dir Befreiung und mache dich gänzlich zum liebenden Kind des himmlischen Vaters. Und alles Streben nach oben wird nun von Erfolg gekrönt sein, denn meine Liebe führet dich. Amen.